professionell. Zaubern wir ein Lächeln auf dieses Gesicht. heel eerlijk. Wahrscheinlich. Wir haben Paracetamol und Oxycodon in seinem Käsebeutel gefunden. Habt ihr Jungs eine Idee, woher die Medikamente stammen? Solche Drogenepidemien lassen sich in den meisten Fällen auf Menschen zurückführen, die von der Gesellschaft verstoßen und vergessen worden sind. Der ist sicher voll auf Schmerzmittel. We'll be right back. ist es, etwas zu schaffen, das ewig lebt.